Ich muss ihn wecken. Er hat es selbst gesagt. 20 Minuten vor Beginn der Aktion ist der Schlafdrang am stärksten. Als Mann muss man das überwinden, hat Janosch erklärt. Noch dazu, wenn man Mädchen trifft. Aber mir fallen schon fast die Augen zu. Ich versuche, 2 Zigaretten anzuzünden. Ausnahmsweise gelingt es mir mal. Janosch richtet sich auf. Auf seiner Bettdecke liegt ein Playboy-Heftchen. 2 Tussis von der Popgruppe Mr. President haben sich ausgezogen. Sie sehen nicht schlecht aus. Wir beschäftigen uns damit. Möchtest du mal Kinder haben, frage ich Janosch, während ich die Brüste von Dani und T ins Visier nehme. Auf alle Fälle will ich Sex haben, antwortet Janosch. Und wenn ich mal ein Kind habe, dann darf es auch Sex haben. Ich will Sex haben und mein Kind darf auch Sex haben. Er lacht. Janosch, ich meine es ernst, sage ich streng. Natürlich will ich ein Kind haben, entgegnet er. Wenn es geht, sogar 2. Er zieht an seiner Zigarette. Ich mag Kinder. Ich will wissen, wie es ist, wenn dein Sohn schwankend auf dich zukommt und lallend sagt, Papi, ich bin nicht blau. Du kannst mir hundertprozentig vertrauen. Sag bloß, das ist dir passiert, frage ich. Natürlich ist mir das passiert, antwortet er. So etwas passiert mir immer. Kann es sein, dass ich deswegen so ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern habe? Schon wieder fängt Janosch zu lachen an. Es ist das typische Janosch-Lachen. Ein Schwall, ein Keuchen, die Augenlider zittern, er grunzt. Nur wirkt es diesmal ein wenig müde. Wir vertiefen uns wieder in das Playboy-Heft. Früher, da hingen in unseren Zimmern Superhelden. Nun hängen in unseren Zimmern Supertitten. Im Wesentlichen sind wir kleine Jungen geblieben. Ich muss an meinen Vater denken. Ein gütiger Kerl. 16 Jahre lang ist er schon mein Vater und noch immer verstehe ich ihn nicht. Er ist Hobbyastronom oder so, zumindest sagt er das. Bei seiner Mutter draußen auf dem Land hat er sich eine Sternwarte gebaut. Sie ist nicht groß. Eine kleine schwarze Holzhütte auf dem Garagendach meiner Großmutter. Trotzdem ist sie gemütlich. Manchmal nimmt er mich nachts mit raus, an Wochenenden und Feiertagen. Dann unterhalten wir uns über das Leben. Ich verstehe nur wenig von dem, was er sagt. Er redet mit mächtigen Worten und Fachausdrücken. Aber ab und an ahne ich, was er meint. Zum Beispiel, wenn er von seinem Vater erzählt. Der hat manchmal große Schmerzen, er raucht ziemlich viel. Der Krebs frisst ihm die Lunge auf. Manchmal hat mein Vater einfach nur Streit mit meiner Mutter. Auch dann ahne ich, wovon er spricht. Und ich verstehe ihn. Mein Vater meint es gut mit mir, das weiß ich. Und ich glaube schon allein, das ist ein Grund, es wiederum gut mit ihm zu meinen. Er liebt die Rolling Stones, eine Rockgruppe aus vergangener Zeit. Ja. Jedes Mal, wenn sie auf Tour sind, nimmt er mich mit. Er hat die Hoffnung, ich könnte Gefallen an der Musik finden. Das tue ich nicht, aber ich finde es trotzdem toll. Ich freue mich für meinen Vater, weil er sich freut. Und ich freue mich dafür, dass wir uns zusammen freuen. Hey, Spezi, super. Das ist gut so. Ich glaube, heute Nacht ist klarer Himmel. Ich würde jetzt gerne mit Victoria von den Spice Girls ficken, sagt Janosch. Er deutet mit dem Finger auf ein Foto der Popband im Playboy. Die hat tolle Brüste. Mit den Brüsten von Victoria kenne ich mich nicht aus, werfe ich ein. Der dicke Felix auch nicht, gibt Janosch zur Antwort. Und trotzdem redet er immer davon. Macht ihr da mal keine Sorgen. In diesem Augenblick öffnet sich die Türe. Ein breites Gesicht schaut herein. Es gehört unzweifelhaft den dicken Felix. Der blonde Haarschopf ist unverkennbar, die dicken Backen ebenfalls. Sein voluminöser Körper steckt in einem blauen, eng anliegenden Pumuckl-Pyjama, aus dem sich langsam, aber sicher die Wampe hinauszwängt. Seine Augen sind klein, vom Schlaf gezeichnet. »Habe ich etwas verpasst, ihr Penner?«, fragt er. Nur Victoria von den Spice Girls, antwortet Janosch. Victoria von den Spice Girls, schnaubt der dicke Felix wo? Hier. Janosch hebt das Playboy-Heft. Schnellen Schrittes wackelt Felix darauf zu. Hinter ihm treten Florian, Treu und der dünne Felix in das Zimmer. Sie gehen auf Zehenspitzen. Niemand darf sie hören. Nächtliche Aktivitäten werden bestraft. Die hat vielleicht tolle Brüste, sagt Kugli strahlend und hebt das Heftchen in das schimmernde Licht der Nachttischlampe. Davon hast du keine Ahnung, entgegnet Janosch. Außerdem, so eine bekommst du eh nie. Stimmt's, Jungs, fragt Janosch, so eine bekommt er doch eh nie, oder? Nein, erwidern die anderen, so eine bekommt er eh nie. Ich weiß, antwortet der dicke Felix, deswegen hasse ich mich auch so. Janosch lacht. Normalerweise hassen sich Jugendliche nur aus 2 Gründen, sagt er.